Im Spätherbst 2020 fand in Leipzig eine Wochenenddiskussion zu den Ideen Abdullah Öcalans statt. Zu Gast war Reimer, der Übersetzer der Bücher Abdullah Öcalans ins Deutsche und Mitglied der Initiative Freiheit für Öcalan. In 6 Blöcken wurde auf unterschiedliche Facetten grundlegender Gedanken eingegangen. Die Veranstaltung wurde aufgenommen und in 5 separaten Dateien nun veröffentlicht. Da allen TeilnehmerInnen versprochen wurde, ihre Stimmen nicht mitzuveröffentlichen, wurden ihre Beiträge von uns paraphrasiert und neu eingesprochen. Wir hoffen, wir sind mit Sorgfalt allen Menschen bestmöglich gerecht geworden. Die anschließende Veröffentlichung war nicht die Intention des gesamten Formats. Das lässt sich an den Hintergrundgeräuschen und den teilweise nicht eingebetteten Diskussionen nachvollziehen. Wir hoffen trotzdem, dass die Tonspuren Menschen einen Einblick in die Gedankenwelt Abdullah Öcalans eröffnen und Lust auf eine kritische Auseinandersetzung mit ihm und der Freiheitsbewegung im kurdisch-arabischen Raum machen. Alle Dateien findet ihr auf allesallen.noblogs.org. Viel Spaß! In der 4. der insgesamt 5 Dateien geht es um die Begrifflichkeit der natürlichen Gesellschaft. Natürliche Gesellschaft ist was ein Konzept, was Öcalan in verschiedenen Formen seit längerem diskutiert. Jetzt in den neueren Bänden nennt er das halt überwiegend natürliche Gesellschaft. Ein ganz paralleler Begriff ist vorher organische Gesellschaft gewesen. Das ist, glaube ich, eher der, den Bookchin verwendet. Und was auch da direkt dazugehört, ist dieses Konzept von der moralisch-politischen Gesellschaft. Die ist natürlich in dem Sinne, also nicht um das dagegen unnatürlich zu stellen, sondern in dem Sinne, dass es halt der Grundzustand von Gesellschaftlichkeit überhaupt ist. Also noch bevor man von großen, komplexen Gesellschaften eigentlich reden kann, auf der Stufe von Gemeinschaften, also quasi Clan-Gesellschaft, eben von Gruppen von vielleicht 30 Leuten oder so, die halt gemeinsam leben und durch die Gegend ziehen. Also wir reden halt wirklich über einen Zeitraum von mehreren hunderttausend Jahren so. Seit man halt von Menschenarten sprechen kann, gibt es halt einen in dem Sinne natürlichen Zustand, dass die Menschen darauf angewiesen sind, dass alle füreinander sorgen. Also dass halt gemeinsam, wenn man da von Wirtschaft sprechen will, eben gemeinschaftlich wirtschaften, sich um das gegenseitige Wohlergehen kümmern, dass das Wohl der Gruppe im Prinzip untrennbar ist von dem Wohl der einzelnen Menschen. Das heißt, das nimmt Öcalan sozusagen als Grundzustand an, als natürlicher Zustand, wo sich dann die ganzen Sachen wie Solidarität, irgendwie dieses Mitgefühl, nicht das Sorgen, also all diese Dinger auch in die menschliche Natur letztlich einbrennen, also als kulturelles Erbe aus dieser Zeit. Und er sagt, das ist einfach das ganz, ganz bestimmende Erbe, was wir auch alle noch so haben. Das ist jetzt auch nicht irgendwie weg oder so, sondern das macht uns auch als Menschen aus. Und sein Geschichtsmodell oder sein Modell, wie sich dann Gesellschaft weiterentwickelt, ist ja dann eben nicht zu sagen, ja, wir kommen halt von einer Stufe auf die nächste und da wird halt die vorherige Stufe quasi überwunden oder ist da nicht mehr vorhanden. Also nicht, dass jetzt die Sklavenhaltergesellschaft kommt halt nach der Urgesellschaft, also wenn halt dann Staaten da sind und Klassensysteme und Sklaverei und so, da gibt es halt dann diese Urgesellschaft nicht mehr, weil die liegt in der Vergangenheit. Also dieses Modell lehnt er halt ab, sondern sagt, nein, das ist in menschlichen Gesellschaften immer da auch. Also dieser natürliche Zustand, halt der Zusammenhalt, dieses Mitgefühl, diese Solidarität und dergleichen. Und das, was Klassengesellschaften tun, ist das nicht abzuschaffen, sondern auszunutzen. Also sie zum Beispiel, also wenn ich mir angucke, was jetzt Marx über Produktion und Reproduktion geschrieben hat, kann halt der Lohnarbeiter oder auch die Lohnarbeiterin halt nur deswegen überhaupt Lohnarbeit verrichten, weil es gleichzeitig eine Reproduktionsarbeit gibt, die sich irgendwie um die Kinderaufzucht kümmert und weil gekocht und gewaschen und genäht und gepflegt wird. Nur deswegen kann Lohnarbeit so überhaupt stattfinden. Und in Gesellschaften, wo sich Leute eben nicht so da rauslösen lassen, ja, weil die halt ihre eigenen Sachen machen, also zum Beispiel einfach ihre Felder selber bestellen und ihre Nahrungsmittel selber produzieren und diese ganze Arbeit eben für die Gemeinschaft machen, da ist es extrem schwer, sowas wie Lohnarbeit überhaupt durchzusetzen. Also Leute dazu bringen, da rauszugehen und Lohnarbeit zu verrichten. Also das sind wir schon wieder bei der Wirtschaft. Also der Punkt von der natürlichen Gesellschaft zu sagen, das sind halt natürliche Verhaltensweisen, die allen Menschen als Erbe quasi gemeinsam sind und das lässt sich auch nicht abschaffen und das ist sozusagen auch ein Potenzial, auf das wir aufbauen können. Meiner Meinung nach hat das sehr viel sozusagen von dieser Betonung von dem, was Kropotkin macht, also zu sagen, ja, es gibt natürlich die Sozialdarwinisten, die die ganze Zeit vom Kampf reden und von Konkurrenz und so weiter, sagt aber in Wirklichkeit ist sowohl im Tierreich als auch bei den Menschen die Kooperation das eigentlich Wichtige, das, was eigentlich zum Überleben der Menschen als Art und als Gruppe und so beiträgt, ist nicht die Konkurrenz, sondern die Kooperation. Und ich finde, das ist sehr, sehr ähnlich, sozusagen, wie Öcalan das konstruiert. Und sein Punkt, also es läuft ja alles auch auf eine Analyse der gegenwärtigen Gesellschaft hinaus, zum Beispiel vom Kapitalismus reden, ohne jetzt sehr stark in diese ökonomischen Dings einzusteigen, ist halt zu sagen, es ist halt nicht so, dass das eine notwendige Stufe in der menschlichen Geschichte der Gesellschaften ist. Also es muss halt nach der Urgesellschaft muss halt die Sklaverei kommen wegen der Produktionsmittel und weil es da objektive Gründe für gibt oder so. Und da muss halt der Feudalismus kommen und da muss halt irgendwie der Kapitalismus kommen. Sondern er sagt, das ist einfach so eine, das ist wie so ein Tumor an so einem Baum oder an so einem Körper. Das ist halt so ein fieses Gewächs, was sich halt irgendwie auf die Gesellschaft draufsetzt und sie aussaugt. Das ganze Konkurrenzprinzip und diese Anhäufung von Werten, also in der Hand von wenigen. Und das muss überhaupt nicht, auch nicht groß entwickelt werden, sondern das hätte man von Anfang an unterbinden müssen. Und auch jetzt muss man sich bemühen, das einfach aus dem sozusagen Körper oder aus dem Gewebe der Gesellschaft rauszukriegen und das halt eigentlich Gute am gesellschaftlichen Zusammenleben zu retten oder auszubauen und dessen Bereich zu erweitern. Also es ist halt ein ganz anderes Konzept, als zu sagen, jawohl, wir haben irgendwie Kapitalismus und der muss sich halt erstmal auch weltweit durchsetzen. Das hat ja auch stellenweise, ist das ja auch bei Marx tatsächlich so, dass er den Kapitalismus verteidigt, zum Beispiel in Indien, also ganz berühmter Text, weil da halt noch der Feudalismus regiert. Da sagt er, da muss sich erstmal der Kapitalismus richtig durchsetzen, damit die dann zum Sozialismus gehen können. Und das ist halt ein komplett anderes Verständnis von Geschichte und Gesellschaft, das Öcalan an dem Punkt hat. Also das ist der Punkt sozusagen, worauf er mit der natürlichen Gesellschaft hinaus will. So, das so als vielleicht kurze Erklärung nochmal dazu. Und ich weiß jetzt nicht, also man kann das problematisieren, aber ich weiß nicht so ganz, was jetzt genau die Stoßrichtung der. Also ich meine, es kommt, als Begriff kommt halt häufig solche Sachen so wie Biologismus, dass man halt sozusagen bestimmte kulturelle Eigenschaften so automatisch als natürlich und dem Menschen zugehörig definiert, aber ich weiß nicht, ob das die Richtung ist, was du meinst oder was du das. Die nächsten drei Redebeiträge drehen sich um die natürliche Gesellschaft. Die erste Person stört sich daran, dass davon ausgegangen wird, dass diese natürliche Gesellschaft gut gewesen sein muss, dass angenommen wird, dass sie hierarchiefrei war, es wenig Gewalt gab und alles auf Kooperation ausgelegt war. Die Person sieht schon, dass es nützlich ist, das anzunehmen und davon auszugehen, dass das die menschliche Natur ist, um sagen zu können, dass wir das einfach nur dekonstruieren müssen, was sich da so tumorartig als negative Entwicklung eingeschlichen hat. Aber sie fragt, was, wenn die natürliche Gesellschaft gar nicht gut war und wir eigentlich was nie Dagewesenes brauchen, um zu einer guten Gesellschaft zu kommen? Die zweite Person geht davon aus, dass sich von dem Gedanken gelöst werden muss, dass die natürliche Gesellschaft insgesamt gut war. Sie sagt, dass das vielleicht auch nur auf die Kleinstgruppen zutraf. Diese waren in sich kooperativ, weil es ja jede einzelne Person und deren Mitarbeit brauchte, um den Fortbestand der Gruppe zu sichern. Diese internen Dynamiken der Kleinstgruppen müssten auf die vielfältige Gesamtgesellschaft übertragen werden. Das wäre das Neue, das es braucht. Unter den Kleinstgruppen wird es sicherlich Rivalitäten gegeben haben, aber eben auch Austausch, schon allein um den Genpool möglichst groß zu halten. Die Rivalitäten scheinen ja auch zumindest nicht so groß gewesen zu sein, dass sich die Kleinstgruppen alle gegenseitig ausgerottet hätten. Die dritte Person würde den Fokus nicht darauf legen, welche Gesellschaft die ganz ursprüngliche natürliche war, sondern darauf, an welchem Punkt in der Geschichte sich Gesellschaften egalitärer und gerechter organisiert haben und von diesem Punkt aus überlegen, was davon für die heutige Gesellschaft übernommen werden kann, um etwas am Jetzt-Zustand zu verändern. Und die Person hat in der Debatte über die natürliche Gesellschaft auch ein Problem mit dem Begriff der Natürlichkeit. Die Vorstellung davon, dass in der Natur alles gut und in Balance ist, nennt sie eine sehr verklärte Sicht auf die Natur. Allerdings sei das ja auch nur eine Begrifflichkeit, die beispielsweise durch den Terminus demokratische Gesellschaft ausgetauscht werden könnte. Also die Ja, Natur ist erstmal natürlich Natur und die Frage, ob gut ist, dann kommt eben genau die Diskussion der moralischen Gesellschaft rein, weil das ist ja eine Setzung von Menschen ist, zu sagen, was ist gut. genau. Und da kann man sich angucken, was definieren denn menschliche Gemeinschaften als gut? Und da ist halt Özcans Argument zu sagen, ja, sozusagen gut, wenn man drüber nachdenkt, ist halt das, was der Gemeinschaft nützt. Und keine Gesellschaft geht her und sagt, irgendwie sich gegenseitig umzunieten ist gut. Sondern es kommt dazu erst, wenn es irgendwie ein Problem gibt, weil es, keine Ahnung, zu wenig zu essen gibt und Konkurrenz um Nahrung gibt oder so. Aber erstmal würde ja niemand sagen, das ist gut. Nun folgt wieder ein Redebeitrag. Die Person sagt, es sei wichtig, Natürlichkeit nicht mit Gewaltfreiheit in Verbindung zu bringen. Eine Blume beispielsweise sei etwas Natürliches, sie habe aber durchaus Selbstverteidigungsmechanismen und kann daher nicht gewaltfrei genannt werden. Die Person nennt den Ansatz von Harari aus dessen Buch Die kurze Geschichte der Menschheit, der auch davon ausgeht, dass es das jetzige Gesellschaftssystem noch nicht immer gab, sondern es sich aus ganz vielen verschiedenen Gruppen entwickelt hat, die zunächst irgendwo unabhängig voneinander gelebt haben. Und je mehr sie zusammenkamen, desto abhängiger wurden sie voneinander. Zu den Begrifflichkeiten von guter und böser Natur sagt die Person, dass dies ja auch erst mit dem Herrschaftssystem gekommen sei. Die Vorstellung vom guten und bösen Menschen und vom guten und bösen Gott habe sich auch erst mit monotheistischen Religionen, also denen, in denen es nur einen Gott gibt, etabliert. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Jäger und Sammler an etwas Gutes oder Böses geglaubt hätten. Die Person spricht außerdem darüber, dass den Menschen in den europäischen Bildungssystemen beigebracht wird, die natürliche Gesellschaft sei nicht fürsorglich gewesen. Es gäbe aber Wissenschaftlerinnen, die das widerlegen und aktuell versuchen zu beweisen, dass sich da durchaus um Kranke und Ältere und Menschen, die körperlich benachteiligt waren, gekümmert wurde. Zu guter Letzt sei es falsch, davon auszugehen, dass das größte Herrschaftssystem in Europa begonnen und sich dann überall ausgebreitet habe. Der Ursprung liege im Patriarchat und entwickelte sich weiter im Glauben an Gott, im Glauben an den Staat und letztendlich im Glauben an den Nationalstaat. Es hat sich tatsächlich wie ein Tumor in einem Körper ausgebreitet und war nicht plötzlich einfach da. Genau, und in dem, also dieses, um bei dieser Metapher zu bleiben, ist halt wichtig, dass halt aber auch noch, also ich sage jetzt einfach mal, also quasi gesundes Gewebe oder halt gesundes Gesellschaftsgewebe halt immer noch vorhanden ist. Weil wenn der Krebs sozusagen wirklich alles übernehmen würde, also wenn die gesamte Gesellschaft nur nach kapitalistischen Konkurrenzprinzipien organisiert wäre, dann würde sie komplett zusammenbrechen. Und das ist eben nicht der Fall, sondern es muss halt dieses, sozusagen das Solidarische, das fürsorglich füreinander und so, das muss halt da sein, damit Kapitalismus oder halt irgendwelche Art von Wertakkumulation organisiert werden kann, die das ausnutzt, dass das existiert. Das ist das zentrale Argument bei dieser Metapher. Also es gibt tatsächlich also auch anthropologisch halt eine Reihe von Argumenten, die das so ein bisschen stützen, zu sagen, dass halt wirklich die Kooperation oder das halt ganz, ganz wesentlich ist. Also zum Beispiel ist der Mensch ja sehr viel abhängiger von gesellschaftlicher Fürsorge als alle anderen Säugetiere. Also braucht viel, viel länger, um irgendwie auch nur theoretisch alleine durch die Welt kommen zu können. Also praktisch ist das eh fast unmöglich, aber also alleine irgendwie sich zu versorgen. Sondern es bildet sich viel, viel länger eben eine symbiotische Beziehung zwischen Kind und Mutter und Eltern. Also das ist halt ein Argument dafür zu sagen, es sind halt sehr, sehr viel stärkere sozusagen zwischenmenschliche Bindungen die ganze Zeit im Gange. Also es gibt diese feministische Anthropologin, die da sehr viel drüber schreibt, über diese ausführliche Bindung von dieser Bindung. Und der wesentliche Punkt ist halt sozusagen, also erstmal geht es ja gegen dieses Argument zu sagen, ja, dass der Mensch ist halt zunächst mal irgendwie egoistisch und irgendwie auf seinen eigenen Vorteil bedacht oder so. Und das jetzt nicht nur anhand von der gegenwärtigen Gesellschaft zu kritisieren, zu sagen, das ist halt so ein bisschen eine Fehlentwicklung der letzten paar hundert Jahre, sondern dem halt so eine ganz andere Erzählung entgegenzustellen. Und das als nicht was zu definieren, was halt ja so vielleicht da ist, aber halt im Prinzip marginal ist. Und das lässt sich auch sozusagen in historischen Zeiten beobachten, dass zum Beispiel die größte Strafe halt bei solchen kleinen Gemeinschaften oder auch noch längere Zeit ist halt sozusagen der Ausschluss. Ist gar nicht unbedingt jetzt die Todesstrafe oder so, sondern einfach wer sich gegen diese Prinzipien der Gesellschaft stellt, wird halt rausgekickt. Also wenn halt irgendwie es nicht möglich ist, Leute zu sozialem Handeln zu bewegen, dann müssen sie halt gehen. So, und alleine sind sie natürlich auch dann nicht lebensfähig. Jedenfalls können sie nicht Teil von Gemeinschaft sein. Und was du sagst, es geht natürlich tatsächlich letztlich darum, was du machst. Es gibt halt auch immer diese Argumente, ja, es gibt halt Krieg und es gibt halt, was weiß ich, ganz früh schlagen es Leute den Schädel ein, weil es halt um irgendwelche Jagdgründe oder Ackergründe oder so geht. Das ist aber ja ein Problem von, dass zum Beispiel zu wenig Nahrung da ist. Sonst könnte man auch einfach woanders hingehen und müsste sich nicht dem Risiko aussetzen, selber den Schädel eingeschlagen zu kriegen. Und wir befinden uns in einer Situation, ja, wo es ja eigentlich möglich wäre, alle Leute zu ernähren. Es ist ja nicht so, dass es zu wenig Nahrungsmittel auf der Welt gibt. So, und trotzdem wird aber Konkurrenz aufrechterhalten aus Profitgründen. Und sagen ja Leute, lasst uns doch mal zusammensetzen und gucken, dass irgendwie alle Leute sich ernähren können. Das heißt, wir haben heute eine andere Moral, ein anderes Denken, also insgesamt als Menschheit so, als quasi die Clan-Gesellschaft vor 100.000 Jahren, die nicht gesagt hat, so, auch deine Nase gefällt mir nicht, dich lassen wir jetzt mal verhungern und wir anderen ziehen weiter. So macht die ja nicht. Und darum geht es natürlich letztlich zu sagen. Es ist halt natürlich möglich, auch mit unserem kulturellen Erbe, wir sind eben nicht von Natur aus irgendwie auf Konkurrenz gepolt, sondern das kommt halt irgendwann durch Erziehung und dann halt zu gucken, ja, wo denn? Also wer erzieht uns das denn an? Welche gesellschaftlichen Strukturen sind das denn? Weil am Anfang gibt es ja dieses Konkurrenzverhältnis nicht unbedingt, sondern am Anfang gibt es halt ein nährendes Verhältnis von angefangen von Mutter zu Säugling oder dann halt der jeweils der Gemeinschaft, wo man aufwächst. Solange es kein Problem gibt, das irgendwelche anderen Schwierigkeiten bereitet. Und dann aber gesellschaftlich ist es ja am Ende dann nicht so, dass alle sich nur gegenseitig helfen und ernähren und unterstützen. Du ist das, oder? Es folgt ein Redebeitrag von zwei Personen. Die erste Person sagt, es reiche nicht aus, sich nur auf die Wesensmerkmale der Menschen und frühen Gesellschaften rückzubesinnen und zu sagen, es müsse da heute nur etwas dekonstruiert werden, um zu einer guten Gesellschaft zu kommen. Anstatt dessen müsse aktiv gestaltet und verändert werden. Der Wandel muss organisiert werden. Wir können nicht davon ausgehen, dass das einfach so passiert und wir dann damit zufrieden sein können. Die zweite Person meint, dass es gar nicht so sehr darum gehe, wieder in alte Gesellschaftsformen zurückzugehen oder zu analysieren, wie genau die Menschen in der natürlichen Gesellschaft miteinander umgegangen sind und wie sie sich organisiert haben. Vielmehr gehe es um das Grundwesen des Menschen und um die Annahme, dass der Mensch grundsätzlich kooperativ und fähig ist, in einer guten Gesellschaft gemeinschaftlich leben zu können. Und das Ganze hat ja, also ich habe jetzt, bin natürlich viel bei theoretischen Konzepten jetzt geblieben, aber es hat ja immer auch sozusagen jede Art und Weise, wie ich auf Menschsein und auf meine Mitmenschen gucke, hat natürlich auch direkte Konsequenzen in der Art und Weise, wie ich das organisiere. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt, also ohne das jetzt idealisieren zu wollen, aber wenn ich mir zu Rojava angucke, ich kann halt entweder hingehen und sagen, jawohl, wir sind die Avantgarde-Partei, wir haben jetzt hier die Revolution gemacht, wir haben auch die Waffen und wir haben den Durchblick. Und deswegen bauen wir hier mal so eine straff organisierte Gesellschaft auf und alle sollen sich bitte irgendwie dem, keine Ahnung, dem fügen, weil ist halt gerade nötig, weil Islamischer Staat und Assad und Türkei und so. Und wir machen jetzt mal einen auf Disziplin und so. Nicht? Oder ich kann halt sagen, ja, ich glaube halt daran, dass die Leute in der Lage sind, ihre Belange in die eigenen Hände zu nehmen und dass jede Gruppe unheimlich viel Potenzial hat. Zu Kooperationen, sich daran zu beteiligen, hier was aufzubauen. Nicht? Also eine Selbstverwaltung, dass es halt wirklich möglich ist, dass dieser grundsätzliche Blick auf die Möglichkeit von dass es auch tatsächlich in der menschlichen, sowohl in der Natur angelegt ist, als auch in dem gesellschaftlichen Erbe wirklich vorhanden ist, dass halt überall Strukturen sind, selbst wenn sie mir fremd sind, also weil sie zum Beispiel religiös begründet werden, aber ich kann sie halt suchen, finden und dann auch darauf aufbauen. Also weil zum Beispiel in allen diesen Religionen, die es im Nahen Osten gibt, gibt es irgendwelche Verteilmechanismen. Also es gibt immer das, dass man im Fastenmonat dann irgendwie Nahrungsmittel verteilt oder keine Ahnung, immer wenn es irgendwie, es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die ich immer super finde, ist von einem Dorf, von einer Genossin, da haben die Eltern erzählt, immer wenn halt es lange nicht geregnet hat und es trocken war, dann war sozusagen das, was die Gemeinschaft gemacht hat, oder was das Dorf gemacht hat, ist, sie haben alles Kochzeug und so zusammengepackt, sind zur ärmsten Familie im Dorf gezogen und haben da gemeinsam gekocht und gegessen. Und das war sozusagen der Mechanismus zu hoffen, dass es wieder zu Regen kommt. So, das ist halt kann man komisch finden, ist halt nett so, aber es sind halt religiöse Traditionen, auf die man aufbauen kann. Sagen, ja, guck mal, so haben das halt auch schon eure Vorfahren gemacht und wir haben jetzt hier gerade irgendwie Krieg und wenig zu essen und so und wir teilen halt wieder. So, das sind halt, wenn man das halt so macht, da muss man nicht sagen, keine Ahnung, das ist halt alles Schnee von gestern, wir organisieren jetzt hier die Logistik nach wissenschaftlichen Prinzipien, weil wir sind die Avantgarde-Partei. Also, weißt du, also das verändert einfach den Blick auf das, was da ist. Und nicht zu sagen, das, was da ist, ist erstmal schlecht und rückständig, sondern das, was da ist, weil es da ist, muss es Kooperation geben, weil wenn es keine Kooperation gegeben hätte, dann wäre nichts mehr da, sondern wären wir als Gesellschaft schon lange am Ende gewesen. Also, und das macht es eben, macht auch eine veränderte Praxis dann möglich. Und das ist halt letztlich das, wo er hin will. Also er will halt ja einfach Anregungen geben, anders auf das, was da ist, zu gucken und auch die eigenen Fehler da zu revidieren, nicht? Also auch von diesem Avantgarde-Modell und diesem Drüberstehen und so wegzukommen. Also so zur Frage der Partei, ne, auch so ein bisschen kam mir auch schon auf. Es folgt ein Gespräch zwischen zwei Personen. Die eine Person sagt, dass Öcalan ja einerseits von einem Natürlichen ausgehe, das positiv und der Gesellschaft zuträglich ist, und andererseits von etwas, das potenziell schädlich ist für die Gesellschaft. Beispiele für Zweiteres wären negative Eigenschaften wie in Kampfposition zu gehen, auch wenn es vielleicht vermeidbar wäre, aggressiv zu sein oder herrschen zu wollen. Eigenschaften also, die der Gesellschaft potenziell abträglich wären. Die Person fragt, ob Öcalan diese negativen Eigenschaften auch als natürlich definiert. Eine andere Person antwortet mit Jein. Angriff beispielsweise sei etwas Nicht-Natürliches, Verteidigung aber schon. Das hänge wieder mit der Organisierung zusammen. Öcalan habe die Verteidigungskräfte der PKK nicht als Angriffskraft gegründet, sondern zur Selbstverteidigung. Die Person versucht, aus der Geschichte heraus ein Beispiel aufzuzeigen. Nach Gründung des Staates Uruk habe dieser expandieren wollen und dafür Ressourcen gebraucht. Nun argumentiert die Person, dass eine natürliche Gesellschaft nicht von sich heraus andere Dörfer angreifen würde, nur um beispielsweise an deren Holz zu kommen. Es war von Staatsseite aus also notwendig, über die Religion eine unnatürliche Legitimation zu kreieren, indem die anderen als Ungläubige diffamiert wurden. Die erste Person erwidert, dass Angriff ja auch eine Reflexhandlung als Reaktion auf eine gefühlte Notsituation sein könne. Dieser Automatismus werde ausgelöst, auch wenn die Bedrohungslage gar nicht real sei. Angriff müsse keine durchgeplante Aktion von einer herrschenden Person sein, sondern könne auch eine Übersprungshandlung einzelner sein. So wäre es möglich, dass sich eine Gruppe A durch die Existenz einer anderen Gruppe B, aus welchen Gründen auch immer, in eine Notsituation gebracht fühlt und diese Gruppe B angreift, um sich selbst zu schützen. Dann würde sich das Angriffsverhalten der Gruppe A für diese wie ein Verteidigungsmuster anfühlen. Ein objektives Angriffsverhalten könne durch einen Trugschluss entstehen und zum subjektiven Verteidigungsverhalten werden. Das sehe die Person schon als ein ziemlich natürliches Verhalten. Die andere Person erwidert darauf, dass dies ja einen Ursprung habe, der nicht natürlich sein könne. Da greife wieder eine Art europäisches Denken, das nur zwei Seiten betrachtet, wenn es um den Natürlichkeitsbegriff gehe. Wenn die Dinge in ihrem Kern betrachtet werden, dann heißt Ökonomie übersetzt beispielsweise einfach Verwaltung und nicht Gewinn und Verlust. Es muss nicht immer Verlierende und Gewinnende geben, die Seiten können auch parallel zueinander verlaufen. Auf das Beispiel bezogen, das die erste Person vorher beschrieb, meint diese Person, dass der Notfall, der einen Angriff nach sich zieht, ja auch einen Ursprung haben muss. Die Frage sei dann, was dieser Ursprung ist. Wenn es beispielsweise eine Naturkatastrophe sei, dann könne diese per se nicht böse oder unnatürlich sein. Die erste Person erwidert dazu, dass dies ja aber für die Gruppe, die in die Notsituation geraten ist, durchaus so interpretierbar wäre. Daraufhin antwortet die andere Person, dass der springende Punkt dort die Gesellschaftlichkeit sei. Wenn das Gebiet einer Gruppe beispielsweise überflutet werden würde, muss die andere Gruppe so gesellschaftlich und menschlich sein, dass diese Menschen dort aufgenommen und versorgt werden. Die erste Person fragt, ob dies auch greifen würde, wenn für beide Gruppen eine objektiv lebensbedrohliche Situation besteht. Die andere Person antwortet, dass sie glaubt, dass sich Menschen ihren lebensbedrohlichen Situationen anpassen. Zwei Affen beispielsweise, die von einem Löwen angegriffen werden, würden beide flüchten, aber in verschiedene Richtungen. Sie würden nicht in die gleiche Richtung abhauen. Ein Mechanismus sei nicht für alle gleich bedrohlich, sondern je nach Gesellschaftlichkeit der Gruppe anders oder nicht bedrohlich. Die natürliche Gesellschaft sei eine humanistische Gesellschaft. Gäbe es eine Naturkatastrophe in Gesellschaften, die nicht humanistisch sind, dann bestehe offensichtlich die Gefahr, dass es Angriff und Verteidigung gibt. So ließe sich auch die Situation von Geflüchteten in Deutschland erklären. Menschen werden in einem Gebiet bedroht, sie flüchten nach Deutschland. In Deutschland wird diese Bedrohung aber nicht als bedrohlich angesehen, deswegen baut Deutschland Verteidigungsmechanismen auf. Man kann natürlich eine Reihe von Beispielen konstruieren, wobei das Beispiel, das du da sagst, klingt halt für mich so ein bisschen so wie nach seit 5 Uhr wird zurückgeschossen, also wir sind nur angegriffen worden. Und das ist natürlich schon ein Zeichen, dass wir halt dann versuchen, wirklich, also ne, sozusagen richtig Konkurrenzsituationen auf Leben und Tod zu konstruieren und sagen, ja, die kann es aber irgendwie auch geben. Es gibt auch tausend Mechanismen, die uns gar nicht so präsent sind. Also zum Beispiel, wenn also zum Beispiel in Stammesgesellschaften, wenn halt ein als ein Stamm so richtig schlecht geht oder so und halt die Frage von solchen Nahrungsmittelknappheit ist, dann gibt es halt alle möglichen Mechanismen, also zum einen, um wirklich zu teilen, dann gibt es aber auch Mechanismen, wenn das halt wirklich irgendwie nicht lebensfähig ist, einen Stamm aufzunehmen, ne? Also sozusagen dann, dass Mitglieder den Stamm wechseln und entweder ein Teil des Stamms oder der ganze Stamm halt in einem anderen Stamm aufgeht zum Beispiel. Es gibt halt so solche Arten von Mechanismen, an die denken wir gar nicht als erstes oder die kriegen wir gar nicht so erzählt in der Geschichte. Es geht immer gleich um, ja, können wir denn uns eine Situation ausdenken, wo die beiden Stämme sich den Kopf einschlagen? Weil wir sozusagen, ne, die jüngere Geschichte, die uns ja sehr viel präsenter ist als die frühere Geschichte, ist halt die Geschichte von Nationalstaaten oder Königreichen oder so, die halt gegeneinander Krieg führen. Und das ist halt, also es hat früh in der Geschichte wahrscheinlich angefangen. Aber das ist ja immer schlimmer geworden. Also so Millionen von Toten, also viele, viele, viele Millionen von Toten im 20. Jahrhundert sind halt nichts, was irgendwie schon immer ein Normalzustand der Gesellschaft war, sondern das, wo halt immer mehr Konkurrenz, immer mehr Staatlichkeit, immer mehr organisierter Hass einer Gruppe auf die andere hingeführt haben. Und das ist so das, was uns so im Kopf ist und woran wir üblicherweise als erstes denken, wenn wir so theoretisieren. Und da möchte halt Özdemir ganz gerne immer mit dieser langen Perspektive weg von. Ne, zu sagen, nicht halt irgendwie das gucken, was wir hier irgendwie im Geschichtsunterricht lernen, dass halt irgendwie überall Krieg und Verwüstung ist und Faschismus, sondern dass halt, wenn das halt schon immer die Menschheit gewesen wäre, dann gäbe es halt schon lange keine Menschheit mehr. Sondern das war halt mal früher ganz anders. An dieser Stelle meldet sich eine Person und sagt, dass es ja einerseits erwartbar sei, über das Urwesen des Menschen und menschlicher Organisierung nachzudenken, wenn über die Organisierung einer Gesellschaft im Allgemeinen nachgedacht wird. Doch auch diese Person kenne von sich einen Abwehrreflex gegenüber dem Terminus natürliche Gesellschaft, weil dieser ein beliebtes Mittel sei, alle möglichen Ideologien zu rechtfertigen. Menschen machen sich Gedanken über eine natürliche Gesellschaft und denken sich das so zurecht, dass es ihrer Ideologie in die Hände spielt und legitimieren diese damit. Sobald sie glaubhaft machen können, dass es ursprünglich so gewesen ist, sei es schwer, dagegen zu argumentieren. Als Legitimationsstrategie sei es sehr effektiv, so weit in der Geschichte zurückzugehen, wie es in die eigene Ideologie passt. Es liege wahrscheinlich am Erklärungsbestreben des Menschen, in seiner eigenen Geschichte so weit zurückzuforschen und zu denken. Das müsse nicht zwangsläufig bedeuten, dass ein Mensch Negatives im Sinn hat oder versucht zu manipulieren, wenn so weit zurückgedacht wird. Aber dies könne doch gerade auch zu solchen Zwecken genutzt werden. Genau, aber der originelle Dreh, den Öcalan da reinbringt, ist ja nicht der zu sagen, also das haben natürlich Leute immer gemacht, haben gesagt, ja, unsere Vorfahren vor 1000 Jahren waren so und deswegen sollten wir jetzt wieder so oder so oder so ein Zurück zur Natur, sondern bei ihm ist der Dreh ja zu sagen, und das ist halt was immer noch den Kern von Gesellschaftlichkeit bildet. Also das ist in jedem Lebewesen nach der Geburt reproduziert sich das eigentlich wieder. Und es ist in allen gesellschaftlichen Strukturen, die wir beobachten, gibt es dieses Element von Kooperation. Und das können wir halt versuchen, gedanklich voneinander zu trennen. Also wo wird uns Konkurrenz anerzogen, nicht? Und wo können wir eben auf solidarische Strukturen aufbauen? Und nicht zu sagen, das war halt in der Vergangenheit so, also nicht so klassisch marxistisch zu sagen, und dann kam halt die Sklavenhaltergesellschaft und die wesentliche Verhältnis ist halt das zwischen Sklaven und das andere ist nur ein ferner Schimmer in der Vergangenheit, sondern zu sagen, das muss immer da sein, wo Gesellschaftlichkeit überhaupt existiert und deswegen ist es halt immer noch da und es ist nur verschüttet oder es ist halt, wir können es halt entdecken in allen möglichen Strukturen. Und das macht eben genau dieses Ding nicht zu sagen, ich postuliere das jetzt einfach mal so, ich behaupte das jetzt einfach mal so, das war so und es wäre am allerbesten, wenn wir dahin zurückgehen würden. Die Person vom vorherigen Redebeitrag erklärt an dieser Stelle, dass die von ihr genannten Punkte nicht Öcalans Denkweise erklären sollten, sondern nur einen Versuch darstellen, zu erklären, warum es bei Menschen auf Vorsicht stößt, wenn sich auf eine Zeit bezogen wird, die so weit zurückliegt. Darauf folgt ein Redebeitrag, in dem eine Person eine Theorie nutzt, um einen Vergleich anzustellen. Als Menschen noch Menschenaffen gewesen seien, habe sich Sprache primär entwickelt, damit gelästert werden konnte. Heute nutzen wir diese Sprache, um zu kommunizieren, um Erfahrungen und Gedanken miteinander auszutauschen. Die Evolution könne nicht dafür verurteilt werden, dass sich die Sprache zunächst für solche Zwecke entwickelt habe. Der Punkt sei, die Wesenszüge des Menschen zu erkennen, die es möglich gemacht haben, eine Sprache zu entwickeln. Das ging nur, weil dieses menschliche Lebewesen sozial und kooperativ gewesen sei. Dies gelte es herauszupicken und diese Wesenszüge als Grundlage für die Bildung einer guten Gesellschaft zu sehen. Eine weitere Person erklärt, dass sie ein Bild davon im Kopf habe, dass der Mensch ein Zusammenspiel von positiven und negativen Elementen sei. Die positiven sind einem guten Zusammenleben zuträglich, die negativen sind dem abträglich. In dem imaginären Bild der Person liegen diese Elemente jeweils als Kreise in gewissem Maß übereinander und ein Kreis bedeckt den anderen zum Teil. Die Frage sei nun, wie die Gesellschaft herrschaftsarm und ohne Gewalt gestaltet sein kann, damit der positive Kreis den negativen, den es ja trotzdem noch immer gibt, möglichst großflächig überdeckt. Diesem Bild entsprechend wirkt es für die Person so, als liege der negative Kreis seit Staatengründungen, Herrschaft und Kapitalismus sehr großflächig über dem positiven Kreis und verdecke diesen fast vollständig. Sie fragt, wie es zu schaffen sei, den positiven Kreis wieder sichtbar zu machen und vielleicht sogar möglichst weit über den negativen Kreis zu schieben. Das Bild jetzt in der Dialektik ist ja eher sowas von einem, also wenn du mit Kreisen machen willst, eher so, dass du halt einen geteilten Kreis hast, so mit irgendwie Schwarz und Weiß, die sich nicht, also wo halt beides sozusagen als Widersprüche in der Gesellschaft vorhanden ist, also Positives und Negatives zum Beispiel. Und dann halt die Frage ist vom Zurückdrängen des einen und des anderen. Also dass sozusagen eines größer wird, ein Bereich größer wird und der andere dafür kleiner wird. Also das ist sozusagen dieses Modell, was Özcan die ganze Zeit anwendet. Also auch zur Frage von Demokratie und Staat, nicht zu sagen, dass diese Selbstorganisierung ohne Staat oder halt in der Gesellschaft ist halt einerseits diese Selbstorganisierung da, auf der anderen Seite ist diese staatliche und das Ziel ist, dass die Selbstorganisierung halt größer wird und den Staat kleiner macht und zur Seite drängt. Und andersrum, da wo halt staatliche Herrschaft sich total ausbreitet und bis zum Faschismus hin, da wird halt der demokratische Bereich immer weiter verengt und der andere wird halt größer auf Kosten, also nicht der staatliche und wird dann halt zum Faschismus und wächst auf Kosten des demokratischen Bereiches, der schrumpft. Also ich weiß nicht, ich konnte mit diesem Überlagen jetzt auch nicht richtig anfangen, aber das sozusagen das. In diesem Redebeitrag bringt eine Person nochmal ihre Schwierigkeiten mit dem Wort anerzogen zur Sprache. Dem liegt ein Widerstreben mit dem Begriff des Ursprünglichen zugrunde. Denn offensichtlich sei es ja so, dass es für verschiedene Ideologien oft auch darum ginge, sich die Geschichte auf die eigene Seite zu holen. Insofern ließe sich das gerade beschriebene Bild ja auch umdrehen. Ja, der Mensch ist natürlicherweise dem Menschen ein Wolf. Wenn wir in der Geschichte zurückgehen, hat es schon immer Konkurrenz gegeben. Aber zum Glück ist der Mensch ja auch ein Kulturwesen. Und so hat er sich dann gesellschaftlich organisiert und daraus ist positiverweise der Staat als Vermittler zwischen Wölfen entstanden. Das sei dann eben genau der Kern bürgerlicher Ideologie. Und genau das täten verschiedene, auch revolutionäre TheoretikerInnen eben immer wieder, zum Beispiel das unsichtbare Komitee. Über die natürliche Gesellschaft als Positives zu schreiben, von dem wir eben entfremdet seien. Die Person betont, dass sie Reimers Ausführungen so weit zustimmt, zu sagen, wir schauen halt, was da ist, an positiven Natürlichkeiten, aber im Widerspruch eben sagen würde, es ist eben beides da, positiv wie negativ. Gegenteilig hätte die Person bei Ideologien das Gefühl, dass es immer darum ginge, im Wettstreit zu liegen und zu fragen, was der natürliche Kern des Menschen wäre und was ihm durch die Kultur anerzogen wurde. Eine andere Person antwortet, dass Staat und Kapitalismus ja eben menschengemacht seien. Das sei vielleicht der Punkt, an dem sich hier bei dem Wort anerzogen gestört werde. Und irgendwie könnten wir das nur loswerden, wenn wir diesen Schritt, uns dem entziehen zu wollen, ganz bewusst machen. Die erste Person entgegnet, dies könne umgedreht werden. Es ging ihr eben um diesen agitatorischen Punkt. Ideologien wollen alle die Natürlichkeit auf ihrer Seite, um dann sagen zu können, das andere ist so schlecht. Daher der Wunsch, das umzudrehen, dass es nicht darum ginge, so zu tun, als ob es eine Natürlichkeit gäbe, auf die dann agitatorisch verwiesen würde, sondern in der eigenen Agitation auf andere Aspekte einzugehen, warum eine freie Gesellschaft notwendig sei. Dies sei auch in der politischen Biografie der Person schon angelegt. Die ersten Flugblätter, die sie geschrieben hätten, wären eben genau darauf ausgerichtet gewesen, diese Losung vom »Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf« anzugreifen. Aber sie seien eben nicht den Schritt gegangen und hätten dann gesagt, der Mensch sei stattdessen eine Ameise, eben kooperativ. Sie hätten es eher abgelehnt zu sagen, es gebe einen natürlichen Menschen. Eine dritte Person widerspricht. Der Mensch sei eben keine Ameise, das sei ein gutes Beispiel. Laut eines Spruchs von Öcalan sei die kleinste Ameise auf diesem Planeten nicht arbeitslos. Warum also sei das angeblich klügste Lebewesen arbeitslos? Laut der Person stelle sich der Mensch Sachen vor, die es gar nicht gäbe. Er imaginiere. Ein Affe käme auch nach Aufforderung nicht auf die Idee, sich den Geschmack einer Wassermelone abstrakt vorzustellen. Der Mensch aber würde versuchen, die Melone mit dem Bekannten zu vergleichen und ihren Geschmack zu erraten. Dieses Imaginieren von Sachen und Erraten sei etwas Natürliches und weder faschistisch noch revolutionär. Es sei ideologiefrei und so hätten wir nach Glauben der Person die ersten 100.000 Jahre gelebt. Also diese Diskussion, so ist ja tatsächlich eine alte. Ich bin jetzt nicht, ich habe das Unsichtbare Komitee auch gelesen. Ich bin nicht mehr so ganz sicher, worauf sie sich genau beziehen, aber da das ja Leute aus Frankreich sind, vermute ich mal, dass sie sich auf Rousseau beziehen. Nicht dieses Bild von dem, nicht der Mensch ist frei geboren und liegt trotzdem überall in Ketten. Also dieses Bild auch von dem edlen Willen und dieses Zurück der Natur, was ja auch ganz motivierend war für die Französische Revolution, zu sagen, die Verhältnisse, wie sie sind, sind eben nicht natürlich. Und die Denkrichtung ist natürlich auch schon die, die Öcalan nimmt, aber er versucht es eben schon auch konkreter zu fassen, also konkret die Veränderungen zu gucken und nach den Hinweisen zu suchen, wo halt diese Hierarchien tatsächlich gekommen sind, die halt so destruktiv gewirkt haben in der Menschheitsgeschichte. Und es gibt natürlich, also ist auch richtig, was du sagst, dass die quasi die Gegenseite das halt komplett leugnet und versucht andersrum zu sagen. Also zu sagen, es ist, Konkurrenz ist halt natürlich. Oder das Patriarchat ist natürlich, das hat es halt schon immer gegeben. Nicht? Oder das so ein bisschen eine Stufe weitergedreht. Es gibt jetzt so einen neuen Kolumnisten im Spiegel, der sagt, ja, wenn wir Klimaschutz wollen, dann müssen wir nicht weniger Kapitalismus fordern, sondern mehr, weil der Kapitalismus unglaublich effektiv, wenn es darum geht, Ressourcen zu verwalten, dann denkst du so, Alter, dass man das heute noch sagen kann, ist schon auch ein bisschen krass so. Aber in Wirklichkeit, wenn du halt guckst, so historische Beispiele, ja, Gesellschaften, die irgendwie die ganze Erde irgendwie komplett platt gemacht haben, Ökosysteme sehr weit ausgerottet haben, gibt es halt in der Menschheitsgeschichte so nicht. Aber es gibt halt sehr viele indigene Gemeinschaften, die, weil sie auf die natürlichen Ressourcen angewiesen sind, die auf die eine oder andere Weise schonen und sehr viel nachhaltiger wirtschaften. Also man kann halt schon, wenn man diese Behauptung so ein bisschen an der Wirklichkeit abgleicht, kann man schon ein bisschen sehen, was ist halt so in der Realität geerdet und was ist halt reine Propagandalüge. Und das ist, also diese philosophische Diskussion, wie gesagt, ist halt mindestens jetzt so alt wie eben zwischen Thomas Hobbes zu sagen, der Mensch ist der Mensch ein Wolf, oder halt Rousseau, der sagt, nein, der Naturzustand ist halt quasi paradiesisch und erst die Ketten kommen halt erst später dazu. Nicht? Und Öcalan ist halt insofern auch so Wissenschaft, dass er halt wirklich versucht, okay, was sagt uns denn die aktuelle, der Stand der Wissenschaft in der Anthropologie und der Archäologie und der Soziologie und der feministische Forschung und so, und was haben wir denn wirklich an Daten da? Ja, und das ist halt natürlich auch ein nicht geschlossener Vorgang, halt da weiterhin Belege zu suchen und zu gucken und zu argumentieren und dabei aber auch nicht zu vergessen, es geht ja auch um was, also es geht ja auch letztlich darum, wo wir hinwollen. Ein bisschen Propagandawert ist auf jeden Fall immer dabei, denke ich auch. Also man betont ja immer schon ein bisschen stärker das, wo man so hin will. Aber ich denke schon, die Linke ist auch immer letztlich doch noch die, die auch so ein bisschen mehr in den Realitäten geerdet ist und ein bisschen weniger in der puren Fiktion.